Willkommen bei Agora, dem Podcast-Format von Agora Hamburg. Wir laden regelmäßig zu spontanen Diskussionen an öffentlichen Orten in Hamburg ein. Leute bringen eigene Themen mit und die Ergebnisse könnt ihr dann hier hören. Das Ganze gibt's auch auf YouTube mit Video, Link ist in der Beschreibung. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei Agora Hamburg. Öffentliche Moin. Diskussion zum Thema, was man selber wählt. Ja. Ich bin Nathan, du kannst deinen Vornamen nennen, wenn du möchtest. Ich bin Max. Max, ja. Herzlich willkommen, Max. Dankeschön. Du hast schon gesagt, du willst eher eine Meinung hören. Ja, genau, ich würde eher gerne eine Meinung hören. Was mich auch sehr beschäftigt, aber womit ich mich noch viel zu wenig beschäftigt habe. Und zwar ist das, habe ich ja auch gerade gelesen, der Arbeitsmarkt in 10 Jahren. Und zwar, weil ich mache jetzt im September, fange ich meine Ausbildung zum Tischler an. Und das würde ich sagen, ein relativ zukunftssicherer Beruf. Aber dann gibt es zum Beispiel auch, meine Stiefmutter arbeitet zum Beispiel in der Bank, macht viel an Computern und so weiter. Und jetzt kommt natürlich das ganze KI-Thema und so weiter. Und was meinst du denn? Wie lange sind solche Arbeitsplätze noch verfügbar? Ja gut, ich meine, es kommt natürlich sehr darauf an, wahrscheinlich, was man in der Bank macht. Ja, sie, Kundenberatung, sowas. Kundenberatung. Ja, genau. Okay. Ja, ich meine, das. Ja, das ist, finde ich schwer einzuschätzen. Mhm. Also ich meine, in vielen Bereichen wird Kundenberatung ja gerade schon abgebaut. Alles, was halt sozusagen. Also ich meine, Kundenservice recht oberflächlich ist, oder? Ja. Wenn du irgendwo anrufst, Hilfshotline oder sonst was, ist größtenteils jetzt schon, glaube ich, auf KI umgestellt und so. Ich meine, ein Vorteil hat es immer, wenn Kundenberatung auf, würde ich alles nur Einschätzung, ne? Ist ja klar. Na klar. Ich würde sagen, alles, was halt darauf beruht, dass Menschen miteinander interagieren, wo es auch den Menschen wichtig ist, das wäre die Hauptchance, würde ich sagen, dass das halt immer noch erhalten bleibt. Zum Beispiel, wenn man Kunden hat, die man über längere Zeit betreut, die so, wenn man ein Vertrauensverhältnis aufbaut und so weiter. Das könnte ich mir vorstellen, bleibt erhalten, einfach nur, weil es Menschen wichtig ist, weil es halt nicht nur inhaltlich ist, sondern auch dieses Vertrauensverhältnis, der Aspekt. Ja. Das ist, weil das Problem ist, inhaltlich könnte eine Bank das wahrscheinlich mehr oder weniger ersetzen. Die könnte ja sagen, was die Leute in vielen an Beratung erhalten sollen. Ich glaube, geht es um speziellen Fälle oder so? Mich interessiert auch, was denkst du denn, was wegfallen würde? Was für Jobs wegfallen werden? Viel wahrscheinlich. Würde ich schon schätzen. Also ich meine, also die Antwort, die meistens geben wird, also ich das höre, ist nicht unbedingt das Problem ist, dass nicht einfach ganze Jobs wegfallen. Meistens gibt es, in vielen Jobs gibt es einen Kern, der sozusagen nicht ersetzt werden kann. Das Problem ist in den meisten Fällen, glaube ich, dass KI ein so leistungsfähiges Werkzeug werden wird, dass einzelne Personen produktiver arbeiten können. Ja. Und das heißt, insgesamt gehen dadurch weniger Jobs, werden dadurch weniger Jobs vorhanden sein, aber es ist nicht so, dass ganze Jobs in vielen Fällen gestrichen werden. Ja. Sondern es ist eher so, okay, wir haben diesen Arbeitsaufwand, den wir insgesamt erledigen müssen, jetzt haben wir auf einmal, das alles hier kann von KI gemacht werden, jetzt haben wir weniger übrig und dann werden eher mehr Aufgaben zusammengelegt. Ja. Das, was ich mir vorstelle, ist, die Arbeitswelt wird insgesamt darauf ausgerichtet sein, dass einzelne Personen in vielfältigeren Bereichen etwas tun, aber sozusagen insgesamt eben in jedem Bereich der Arbeitsaufwand schlanker wird, weil viel Arbeitslast an KI ausgelagert wird. Ja. Das ist meine, die habe ich noch nicht so oft gehört, das finde ich sehr interessant. Weil ich meine ja zum Beispiel, mein bester Freund zum Beispiel, der geht in die Informatik, der macht gerade sein Fachabitur mit Informatik und solche Jobs werden dann ja wahrscheinlich noch viel mehr gebraucht. Informatiker und so weiter, die dann auch sowas, diese KIs, die dann diese Jobs teilweise übernehmen, die müssen ja auch programmiert werden, die kommen ja nicht aus dem Nichts. Und, das auf jeden Fall, ja. Und wobei auch da ist mittlerweile auch ziemlich gut programmiert. Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Können KIs sich selber, weil das wusste ich tatsächlich, ich war mir deswegen nicht so sicher. Also sich selber ist natürlich was anderes. Also ich meine andere KIs. Sie können Programme schreiben. Also ich kann das aus persönlicher Erfahrung sagen. Ich meine, ich bin so ein bisschen mit dem Projekt hier und so unterwegs, wie ich mir die Arbeitswelt mehr vorstelle. Ja. Weil ich habe mich reingefuchst, ich habe quasi einen Background in Argumentation und Diskussion. Ich habe viel studiert. Okay. Aber das heißt, ich hatte keine Ahnung von Videoproduktion, ich habe keine Ahnung von so Social Media, sonst was. Ja. Und mittlerweile kann man sich verdammt gut in Dinge reinfuchsen, sozusagen. Ja. Das ist halt das, was KI ermöglicht. Ja. Das heißt, jeder Arbeitsbereich, wo du früher dachtest, okay, ich habe den Bereich, da habe ich Ahnung, ich habe den Bereich, da habe ich gar keine Ahnung, ist jetzt eher so, okay, ich habe den Bereich, da habe ich ziemlich gut Ahnung und der Bereich, da kann ich mir die Dinge arbeiten, die ich brauche, ohne einen vollständigen Überblick zu kriegen. Ja, genau, das machen Kollegen und ich auch. Wir haben gar keine Ahnung vom Webseitenbau, aber wir verdienen zum Beispiel Geld damit, dass wir Webseiten verkaufen, die KI für uns baut. Deswegen. Ja, genau, und das ist halt genau das Ding. Also ich glaube, es wird sehr vielfältiger und sehr dynamisch. Es wird, also die Berufe, die jetzt existieren, bei denen wird viel Arbeitslast verloren. Ja. Aber es tun sich dadurch halt, also das ist ja meistens so bei technologischer Innovation. Arbeitslast, die vorher ausgeführt wurde von Menschen, wird ersetzt, weil meistens funktioniert das so. Es gibt einen Arbeitsplatz und Leute überlegen sich, okay, was kann ich für eine Maschine bauen, die mir die Arbeit abnimmt. Ja. Also meistens nicht die Leute, die den Job haben, sondern die Leute, die Leute anstellen. Den Job geben, genau. Ja, genau. Aber das ist ja meistens der Prozess. Das heißt, viele Jobs, die jetzt existieren, werden wahrscheinlich wegfallen bzw. eben zusammengelegt werden. Und also. Aber denkst du dann eher, dass es leichter wird für den Otto-Normalbürger, Arbeit zu finden, oder wird es schwerer? Weil, wie du gesagt hast, jetzt werden ja eher Leute werden zusammengelegt in einer Sache. Aber meinst du, das wird jetzt leichter oder wird es schwerer für den normalen Bürger? Ja, genau. Das ist deswegen sehr schwer, glaube ich, weil eben man ist sehr schwer vorherzusagen, was für Arbeitsplätze neu entstehen. Ne? Ja, also das ist halt immer die Komponente, die schwer ist. Ich würde schätzen, ich meine, gerade in Deutschland, wir haben Fachkräftemangel. Ja. Also, und es gibt Bereiche, in denen wird KI jetzt nicht schnell wie eine Bombe einschlagen. Na, und die KI wird nicht in 10 Jahren zu dir nach Hause fahren und dir eine Heizung holen. Na klar. Tut die nicht. Ja. So schnell sind Roboter nicht gut genug. Na klar. So. Das heißt, all diese, ich glaube, gerade Handwerksjobs beispielsweise, wäre jetzt meine Schätzung, ziemlich gut da. Ja. So. Alles, was mit Beratung zu tun hat oder alles, was mit Auswertung, Textverständnis oder sowas zu tun hat, das wird eher der Bereich sein, interessanterweise. Das heißt, es sind dann nicht unbedingt, Aber meinst du nicht, dass sich da manche Leute in der Gesellschaft vielleicht ein bisschen verloren fühlen, die vielleicht genau das, was du gerade gesagt hast, die vielleicht genau das gerne machen, ich kann mich da jetzt nicht so reinführen, weil ich das gar nicht gerne mache. Aber es gibt mit Sicherheit Leute, die das super gerne machen. Und meinst du nicht, dass sich dann manche Leute in der Gesellschaft ein bisschen verloren fühlen, wenn das die KI übernimmt? Ja, volle Kanne. Ja. Aber das Problem ist, das war meinetwegen Autobauroboter, Fließbandanlagen und so weiter. Ja. Ich weiß nicht, ob irgendjemand leidenschaftlich am Fließband gearbeitet hat, um Autos zu bauen. Das ist dann auch die andere Frage, genau. Also, aber ich meine, das ist trotzdem das Leben von Leuten gewesen. Na klar. Und da sind auch Jobs zurückgegangen, sozusagen. Genau. Ne? Das heißt, fast jede technologische Innovation bringt das mit sich, dass Arbeitsplätze verloren gehen. Ja. Das klingt jetzt, ich möchte das hinzufügen, das ist immer eine Gefahr für die Gesellschaft, eine Belastung für die Gesellschaft, weil eben Leute arbeitslos werden. Und auf kurzfristige Art und Weise wird das eine Herausforderung gesellschaftlich, weil es eben ein extremer Umbruch ist. Ja. So. Ich glaube, das Hauptding, schätze ich auch, oder das Hauptproblem, was da auch mitkommt, ist, ich glaube, es wird das Arbeitsfeld, das haben wir schon ein bisschen so gesprochen, das Arbeitsfeld wird sich insgesamt verändern. Das heißt, nicht nur Leute verlieren ihre Jobs, sondern müssen dann in einem veränderten Arbeitsumfeld sich neu orientieren. Ja. Das wird doppelt schwer, glaube ich. Die Schätzung, die ich habe, ist, das Arbeitsfeld wird irgendwie dynamischer und vielfältiger. Das heißt, es wird viel mehr, sagst du ja selber, du machst eine Tischlerausbildung, aber du verdienst dein Geld damit, dass du Website verkaufst. Genau. So, das heißt, es wird vielfältig und es wird eher nischiger, aber und deswegen auch individueller. Ja. Und deswegen auch, man wird sich selber etwas suchen müssen. Sozusagen. Ja. Also es wird weniger so sein, klassisch, du gehst irgendwo hin und wirst dafür was Bestimmtes angestellt. So auch. Das wird es immer auch geben, aber anteilig oder was so. Ja. Präsent ist in der Gesellschaft, wäre das meine Schätzung. Und dass es mehr eben das Individuelle ist. Mehr dieses, oh, das und das sind vielleicht meine Interessen. Mhm. Da fuchse ich mich mehr rein und finde da was, was ich sozusagen selber verbreiten kann. Das kann ich mir vorstellen. So. Aber das heißt, es wird unglaublich herausfordernd. Und es wird weniger automatisch, es wird weniger geradlinig wahrscheinlich. Ja. Das ist das auf jeden Fall. Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, es gibt ja, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber es gibt, glaube ich, Menschen, die sind einfach ein bisschen simpler gestrickt. Und dann gibt es Menschen, sind dann für solche, sowas wird dann natürlich gefragt sein, Leute, die kritisch denken können, Leute, die ein bisschen weiter um die Ecke denken können, sowas. Ja, und flexibel sind. Genau, also, genau das meine ich. Und das ist ja nicht an sich besser, aber es wird in diesem Umfeld wahrscheinlich von Vorteil sein. Genau, und dann denke ich mir, was passiert dann mit den Leuten, die vielleicht ein bisschen simpler sind, die vielleicht nicht so genau so flexibel sind? Ja, also meine ich erzähle dir erstmal meine Utopie oder ja, das, was ich mir ja, wünsche gerne. Und wo ich auch nicht glaube, dass es unmöglich ist, dass es passiert. Ich meine, letztendlich, was passiert, selbst wenn ganz viele Arbeitsplätze wegfallen, bedeutet das, dass wir dann, also die fallen weg, weil wir auf einmal technische Mittel haben, die uns unglaublich viel Arbeit abnehmen. Ja. Das heißt, wenn du sozusagen die Gesellschaft als Ganzes betrachtest, hattest du vorher so viel Arbeit, die erledigt werden musste, um einen bestimmten, ja, einen Lebensstandard aufrechtzuerhalten, um so und so viele Produkte zu produzieren, um so und so viele Dinge anzubieten, so und so, ne, was auch immer, alles zusammen. Und jetzt auf einmal muss durch Menschen nur noch ein Bruchteil dieser Arbeitslast erledigt werden. Der Rest kann dann entweder in Innovation fließen und sonst was, aber das ist eben genau der Bereich, wo die Leute im Vorteil sind, die flexibel denken oder sonst was. Aber trotzdem ist es ja immer noch so, um den gleichen Lebensstandard aufrechtzuerhalten, musst du jetzt weniger Arbeit leisten. Ja. Das heißt, für mich wäre die logische Konsequenz, wenn alles richtig läuft, insgesamt sozusagen die, meinetwegen, ja, die Sozialsysteme auszubauen. Sozusagen. Also halt mehr einfach das Grundlevel zu heben, was Leute an Lebensqualität haben, weil es ist eben weniger Arbeit vorhanden, die gemacht werden muss, aber so, wir haben ja nicht, wir haben ja nicht Wohlstand verloren. Genau, na klar. Wir haben nichts verloren von dem, was wir vorher brauchten. Genau. Also eher nach oben bauen und nicht. Ist natürlich eine Simplifizierung, weil man betrachtet ein Land in Isolation und die Welt drumherum entwickelt sich und so weiter. Aber so vom grundsätzlichen Aufbau würde ich mir das wünschen. Weil das ist einfach, wenn weniger Arbeit geleistet werden kann und man hat trotzdem das Gleiche geleistet sozusagen insgesamt, dann wäre für mich die logische Konsequenz, okay, wir verteilen das Ganze mehr sozusagen. Oder was heißt verteilen, ne? Ja. Also es geht jetzt nicht darum, dass alle ihr Gehalt abgeben und es wird verteilt, nicht Kommunismus oder sowas. Ja. Aber sozusagen der grundsätzliche Standard, was man sozusagen so eh kriegt, wollte dadurch steigen. Mhm. Und dann ist es weniger tragisch. Ja. Und dann hat man mehr Zeit, um sich einen Job zu suchen und so weiter. Mhm. Und in letzter Konsequenz sozusagen wäre das Ganze natürlich, niemand muss mehr arbeiten. Ja. Aber das natürlich in 10 Jahren. Ja, das so ist, Aber es ist sozusagen, das ist meiner Ansicht nach die Richtung, in die es sich entwickelt. Ja. Und ich glaube, das ist nicht unrealistisch vollständig, weil der soziale Druck oder der gesellschaftliche Druck einfach steigt. Wir haben jetzt schon, du hast ja jedes Mal, wenn, keine Ahnung, irgendwie Autobauer sagen, sie machen mal zu oder haben gesellschaftliche Probleme oder so, springt jetzt schon die Politik ein und sagt, okay, wir helfen, weil wir wollen nicht, dass Leute arbeitslos werden. Ja, klar. Und wenn der Druck so groß ist, dass, also es werden viele Leute arbeitslos auf einmal, meinetwegen, dann wird sich die Gesellschaft daran orientieren müssen und umdenken müssen und sagen müssen, okay, die Leute sind nicht arbeitslos, weil sie nichts können oder weil sie nicht wollen oder irgendwas, sondern es ist einfach eine Zeit des Umbruchs und da wird man gesellschaftlich darauf reagieren müssen. Na klar. Ja, alles klar. Sehr interessant. Ich danke dir. Dir auch. Sehr schön, sich zu unterhalten. Danke fürs Zuhören. Wenn du jetzt selbst Lust bekommen hast, klick dich auf unserer Website zum Session-Kalender durch und komm selbst vorbei. Wenn du das Projekt unterstützen möchtest, schau dir gerne mal unsere Patreon-Seite an. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.